Es ist 5 vor 8, das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Jetzt mit Sarah Maxen. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Die NATO koordiniert ihre Waffenlieferungen für die Ukraine von Wiesbaden aus und das schon ab morgen. Sorgen braucht sich deshalb aber niemand machen, beruhigt jetzt die hessische Landesregierung. FFH-Reporterin Simone Gutberlet. Manch einer mag ein mulmiges Gefühl haben, wenn die NATO ihre Ukraine-Hilfe künftig ausgerechnet von Wiesbaden aus koordiniert. Immerhin beobachtet Russland genau, wie sich die NATO im Ukraine-Krieg verhält. Hessens Innenminister Poseck sagt aber, die Entscheidung der NATO bedeutet nicht mehr Risiken oder Gefahren, im Gegenteil. Sie sei ein großer Gewinn, auch im Hinblick auf unsere Sicherheit. Für das neue NATO-Kommando sollen insgesamt rund 700 Mitarbeitende in Wiesbaden im Einsatz sein. Kriegswaffen, Munition und Geld. Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin haben die Ermittler mehrfach ihre Wohnung durchsucht und dabei mehrere tausend Asservate sichergestellt, darunter auch scharfe Waffen und Attrappen. FFH-Reporterin Ina Heidemann. Rund 2,7 Millionen Euro sollen die RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig erbeutet haben. Die Ermittelnden vermuten, dass sie die Waffen beispielsweise bei Überfällen auf Geldtransporter genutzt haben. Klette wurde Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Nach Staub und Garwig wird immer noch gefahndet. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion an. Traurige Nachricht aus Lampertheim. Nach einem Badeunfall dort ist ein 17-Jähriger jetzt im Krankenhaus gestorben, so die Polizei. Der Junge war am Montag beim Schwimmen mit Freunden im Badesee untergegangen. Rettungskräfte hatten ihn noch an Land gezogen und wiederbelebt. Neuzugang Can Usun freut sich so richtig auf die Saison bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Usun kommt von Zweitligist Nürnberg. 16 Tore hat er da in der letzten Spielzeit gemacht. Umso begehrter war der junge Türke bei vielen Vereinen. Am Ende hat aber die Eintracht das Rennen gemacht. Der beste große Club für mich gerade ist Frankfurt. Ich freue mich sehr, sehr auf die Fans. Auf das Stadion wurde mir schon viel in der Kabine erzählt, dass wenn man hier ein Tor schießen sollte, sein Name sehr, sehr laut geschrien wird. Und deswegen, ich freue mich sehr auf meine ersten Spiele im Stadion. Die europäischen Nächte sollen sehr, sehr krass sein. Ich freue mich einfach sehr, hier in Frankfurt zu sein. Und Zweitligist Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Klaus Jasula verlängert. Der Defensivmann, der für Albanien bei der EM gespielt hat, soll den Lilien mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Guten Abend, liebe Autofahrer. Es wird nur sehr langsam weniger. A3 Frankfurt-Köln zwischen Frankfurter Kreuz und Mönchhof-Dreieck. Immer noch 5 Kilometer Stau wegen eines defekten LKW auf der rechten Spur. A3 Frankfurt-Köln zwischen Idstein und Bad Camberg. 8 Kilometer stockend. Hier ist der defekte LKW weg, aber stockt noch. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Kelsterbach und Offenbacher Kreuz streckenweise stockend. A4 Kirchheim-Eisenach zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald. 6 Kilometer stockender Verkehr. Auch hier ist der defekte LKW weg. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz Frankfurt streckenweise stockender Verkehr. Und dann noch die A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Frankfurt-Höchst. 5 Kilometer stockend. Gute und sichere Fahrt für Sie. FFH, das Wetter. Ja, jetzt am Abend kann es immer noch mal gewitterig sein, noch mal ein bisschen Blitz und Donner oder auch der ein oder andere fette Regenschauer. In der Nacht wird es dann eher trocken. Morgen früh geht's mit den Schauern weiter. Die Nacht bei 18 bis 13 Grad, morgen der Freitag wieder durchwachsen und gewitterig bis 27 Grad.